Weil sie aber weniger als 50 Mitarbeiter und weniger als 10 Millionen Euro Umsatz aufwies, musste sie keinen testierten Jahresabschluss vorweisen. Obwohl sie schon dem Namen nach eine Holding war, also eine Gesellschaft, die unter ihrem Dach mehrere Töchter hält, galt sie juristisch nicht als Muttergesellschaft. Deshalb entfiel die Pflicht einer konsolidierten Konzernbilanz, die einzelne Gesellschafter immer mal wieder erfolglos gefordert hatten. Für die so gewagte Architektur sorgte zum einen Prime- und Development-Finanzchef Manuel Pirold, der nebenbei auch Geschäftsführer bei Benkos Laura Privatstiftung war. Zum anderen war die Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin Karin Fuhrmann entscheidend, die in Österreich mehrfach als Steuerberaterin des Jahres für Immobilien- und Bauwirtschaft ausgezeichnet wurde und eine der wenigen weiblichen Führungskräfte im Umfeld der Signa war. Die buschikos auftretende Frau bereitete mit ihrer Kanzlei auch die Zahlen der Signa Holding für die Wirtschaftsprüfer BDO auf. Gleichzeitig war Fuhrmann Vorständin in der Privatstiftung Benkos, was auf einen Interessenkonflikt hindeuten könnte. Jedenfalls haben Fuhrmann und ihre Firma TPA Steuerberatung Erfahrungen mit Insolvenzen. Die burgenländische Kommerzialbank Mattersburg, in der eine Tochter der TPA als Wirtschaftsprüferin engagiert war, wurde 2020 wegen Bilanzfälschungen geschlossen und ging pleite. 3 Jahre später folgte die frühere TPA-Tochter in die Insolvenz. Zuvor hatte die zuständige Aufsichtsbehörde die Arbeit der Wirtschaftsprüfung als unzureichend klassifiziert. Hatte die Kommerzialbank Mattersburg hohe Millionensummen erfunden und die Bilanz nachweislich gefälscht, so agierte die Signa mit der Hilfe Fuhrmanns als Halbschattengewächs in der Konzernwelt. Sie gerierte sich als solide, kapitalmarktfähige Gesellschaft und zog damit Kapital an. So 2022 die Projektsparte Development mit einer Anleihe über 300 Millionen Euro. Gleichzeitig war sie so intransparent wie ein Familienunternehmen, als das sie René Benko auch bezeichnete. Selbst die simpleren Jahresabschlüsse der Holding hielt Benko vor der Öffentlichkeit zurück. Die Bilanzen für die Jahre seit 2020 tauchten erst im Herbst 2023 im österreichischen Firmenbuch auf. Die Strafen, die die zuständigen Geschäftsführer zahlen mussten, übernahm die Firma. Aber letztlich war das in Anbetracht des Geldbedarfs nur Kleingeld, einige 10.000 Euro. Etwa die Summe, die Benko gelegentlich auf Firmenkosten für ein paar Flaschen Rotwein ausgab. Die Signa, ihre gesellschaftsrechtliche Form und ihre bilanzielle Aufstellung war genau die Konstruktion, die Benko für seine Geschäfte benötigte. Voneinander abgeschlossene Silos, die nur er und wenige andere Getreue sämtlich kannten. Alle anderen blickten nur in Teile des Ganzen. Ein Informationsfluss über die Grenzen existierte kaum und war von Benko ausdrücklich nicht erwünscht. Eines von zahllosen Beispielen für die Abschottung der Gesellschaften. Als der Fressnapf-Gründer Thorsten Töller 2017 seine Anteile aus der Immobiliengesellschaft Prime nahm und in die Holding verfrachtete, bat er sich aus, weiter die Aufsichtsratssitzungen der Prime verfolgen zu dürfen. Nun als Gast. Als er sich dort mit Fragen zu Wort melden wollte, soll ihn der Aufsichtsratsvorsitzende und Benko-Spezi Alfred Gusenbauer beschieden haben. Gastrecht heißt nicht Fragerecht. Gusenbauer streitet das ab. Wenn es Fragen gab, sollten die Gesellschafter diese bitte persönlich an Benko stellen. In der Regel traf er sich mehrmals jährlich mit den wichtigen Anteilseignern und nahm sich Zeit. In München etwa lud er Roland Berger in die Präsidentensuite des Bayerischen Hofes ein. So monopolisierte er den Informationsfluss und konnte im Zweifelsfall jeweils die Geschichte erzählen, die auf die jeweilige Situation und den Fragenden passte. Überprüfen ließ sie sich kaum. Gleichzeitig fühlten sich viele der Gesellschafter geschmeichelt, weil Benko sich für sie so viel Zeit nahm. Inzwischen, wenn auch zu spät, sehen die Gesellschafter klarer. Sie haben erkannt, dass schon viele Jahre, schon seit 2017, der Free Cash Flow in der Hauptgesellschaft Prime Selection negativ war. Dass also die Einnahmen durch Mieten und Verkäufe nicht die Ausgaben deckten für neue Immobilien. Stattdessen musste das Geld durch Kapitalerhöhungen, neue Gesellschafter und Kredite hereinkommen, um das System am Laufen zu halten. Wendelin Wiedeking sprach gegenüber Vertrauten schon 2016 von einem Schneeballsystem, das Benko installiert habe, und stieg aus der Signa aus. Aber war die Signa tatsächlich ein Schneeballsystem? Ein Ponzi-Scheme, wie es der amerikanische Hedgefondsmanager Bernie Madoff installiert und damit Milliarden Kundengelder eingesammelt hatte. Folgt man einer gängigen Definition bei Wikipedia, handelt es sich bei einem Schneeballsystem um ein Geschäftsmodell, das zum Funktionieren eine ständig wachsende Anzahl an Teilnehmern benötigt. Man kann sich an einen Schneeball erinnert fühlen, der den Hang hinabrollt und dabei stetig wächst, bis er eine vernichtende Kraft erreicht. Die ausgewiesenen Gewinne entstehen fast ausschließlich dadurch, dass neue Teilnehmer in dem System mitwirken und frisches Kapital einbringen. Das für die Signer zu behaupten, ist nicht nur juristisch heikel, es ist auch zweifelhaft. Denn tatsächlich entstanden immer neue Immobilien, die ihren Wert hatten und haben. Ein langjähriger Vertrauter Benkos und Spitzenmanager sagt, die Signer sei ab einem gewissen Zeitpunkt zu einer sehr speziellen Art von Schneeballsystem geworden. Benko habe immer größere, auffälligere Gebäude kaufen oder errichten müssen, habe immer spektakulärere Übernahmen gebraucht, um neue Investoren auch außerhalb Europas zu finden. Das Chrysler Building, der Elb Tower oder die Übernahme der britischen Luxushandelskette Selfridges, gewissermaßen als Werbung für neue Geldgeber aus Asien oder dem arabischen Raum. Das klingt verrückt, aber so könnte es gewesen sein. Diese avancierte Geschichte allerdings kann keine Bilanz erzählen. Die Wirtschaftsprüfer haben Benko nur geholfen, der Kundschaft den Eindruck eines soliden, transparenten und gut verdienenden Unternehmens zu vermitteln und damit ein Zerrbild zu zeichnen.